Ausländische Massenmedien berichteten jüngst über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die Nachrichtenagenturen TASS und DW-Ross und der Rundfunk Sputnik von Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua, der Satellitenfernsehsender Phoenix und die Zeitungen Dagongbao und Wenhuibao von Hongkong, China, der myanmarische Fernsehsender, die vietnamesische Zeitung Hanoi Mui, der einheimische und der internationale Rundfunk und der Rundfunk in 7 Nationalsprachen von Guinea, die Nachrichtenagentur UPI und die Internetnachrichtenagentur NK News der USA, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die brasilianische Internet-Homepage Marisha Verde, die Internet-Homepage des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees, des Nationalen Sozialideologie Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Brasilianischen Komitees für Solidarität mit der TVRK und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschland. Nachrichten über die Vorortanleitungen meldeten, dass Genosse Kim Jong-un die Verteidigungstruppe der Insel Mahab an der Westfront inspiziert hatte. Die russische Nachrichtenagentur DW-Ross, die Nachrichtenagentur der Demokratischen Republik Kongo, die nepalesische Zeitung ARPAN, die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Sozialideologie und der Songun-Politik, der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Bergdusan und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitung teilten mit, dass er sich mit den Teilnehmern des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas zum Andenken fotografieren ließ, die neu gebaute Seifenfabrik Ryongaksan besuchte und dass der 525. Truppe der koreanischen Volksarmee direkt unterstellte Sonderoperationsbataillon und eine Abteilung unter der 1344. Truppe der koreanischen Volksarmee inspizierte. Die russische Nachrichtenagentur DW-Ross, der myanmarische Fernsehsender, die brasilianische Internet-Homepage Marisha Verde, die Internet-Homepage des brasilianischen Komitees für Solidarität mit der TVRK, des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen zeigten die Fotos von Genossen Kim Jong-un.